Gib mir Christel und die Feier. Gib mir Christel und die Feier. Gib mir Christel und die Feier. Gib mir Christel und die Feier. Lecker. Blitzen der Blitzblitzung. Du dumme Buche. Muffel. In die Fresse, du bist eine Doppelhure, bis die Fotze richtig brennt. Bis die Fotze richtig brennt.